طيب نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت يا رب سهلا. اللهم يسر وأعن يا كريم. طيب هات من؟ طيب wir haben heute den 51. Fajr-Unterricht und wir fangen an mit dem 11. Hadith von Jami' al-Ulum wal-Hikam. طيب عن الحسن بن علي سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. Also, der Hadith ist von Al-Hasan bin Ali, der Enkelkind des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, und seine Rose oder seine, hier steht Basilikum, yani eine edle Rose, radiallahu anhu, dass er sagte, ich gelernte auswendig von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seine Aussage: Lass das, was dir Bedenken gibt, zu das, was dir kein Bedenken gibt. Überliefert bei Nasa'i und Tirmidhi, und er sagte Hasanun Sahih. Okay. Dieser Hadith überlieferte Imam Ahmad und Tirmidhi und Nasa'i und Ibn Hibban für Sahihi. والحاكم von dem Hadith von Buraid ibn Abi Maryam von Abi al-Hawra al-Sa'di von Hassan ibn Ali, und der Tirmidhi erklärte ihn zu Sahih. Und Abu al-Hawra al-Sa'di, und Abu al-Hawra al-Sa'di, die meisten sagten über ihm, dass sein Name Rabi'a ibn Shayban ist, und An-Nasa'i und Ibn Hibban erklärten ihm für vertrauenswürdig. Jedoch Ahmad hatte Bedenken, dass Abu al-Hawra, dass der Name von Abu al-Hawra Rabi'a ibn Shayban ist, und neigte eher dazu, dass sie zwei verschiedene Personen sind. Und Al-Jawzani Zawjani sagte, Abu al-Hawra ist unbekannt, den man nicht kennt. Auf jeden Fall, die meisten erklärten diesen Hadith zu vertrauenswürdig, wie auch At-Tirmidhi und andere. Und dieser Hadith ist ein Stück von einem großen und einem langen Hadith über, in der Erwähnung von Beten von Mutter oder der Dua im Muttergebet. Und bei At-Tirmidhi und andere ist eine Hinzufügung in diesem Hadith, nämlich seine Aussage, denn die Wahrheit ist Ruhe und die Lüge ist bedenkend. Okay? Ist, yani lässt Bedenken kommen. Und der Wortlaut von Ibn Hibban, denn das Gute ist eine Ruhe. Also bringt Ruhe. Und das Schlechte bringt Bedenken. Und der Imam Ahmad überlieferte ihn mit einer Überlieferungskette, in der jemand Unbekannte gibt oder ist. Von Anas, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, Lass das, was dir Bedenken bringt, zu das, was dir kein Bedenken gibt oder bringt. Und er überlieferte ihm mit einer anderen, mit einer stärkeren Überlieferungskette, Mawqufan von Anas, yani die Aussage von Anas. Und der Tabarani überlieferte ihm auch von der Überlieferung von Malik, von Nafi', von Ibn Umar, Marfu'an. Und der Al-Qutni sagte, es wird dies von der Aussage von Ibn Umar und von Umar überliefert. Und es wird von Malik von seiner Aussage überliefert. Und es wird mit einer schwachen Überlieferungskette überliefert von Uthman ibn Ata al-Khurasani. Und er ist daif von seinem Vater, von Al-Hasan, von Abi Huraira, radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er zu einem Mann gesagt hat, lass das, was dir Bedenken bringt, zu das, was dir kein Bedenken bringt. Oder für das, was dir kein Bedenken bringt. Und er sagte, und wie soll ich das wissen? Er sagte, wenn du etwas willst oder etwas vorhast, dann gib deine Hand auf deiner Brust. So, denn das Herz hat Unruhe für den Haram oder bei dem Haram und findet Ruhe bei den Halal. Und der Muslim, Al-Wara', yani der Wara' hat, der yani vor Haram sich zurückhält, ja, lässt die kleine Sache aus Furcht vor der großen Sache, yani die Sünde. Und es wurde von Ata al-Khurasani Mursalan überliefert. Taib. Und At-Tabarani überlieferte das Gleiche mit einer schwachen Überlieferung und ähnliches mit einer schwachen Überlieferung von Wathil ibn al-Asqa von Nabi sallallahu alaihi wasallam und bei dem ist noch mehr. Seine Aussage, dann wurde zu ihm gesagt, was ist Al-Wara? Was ist Al-Wara? Er sagte, derjenige, der sich vom Zweifelhaftem zurückhält. Oder, entschuldige, er sagte, Famani Al-Wara? Wer ist Al-Wara? Yani jemand, der Wara hat. Er sagte, derjenige, der bei das Zweifelhafte, bei Schubha, stehen bleibt. Und diese Worte wurden auch Mawqufan von, wir wissen ja, Mawquf ist der Hadith, die Aussage des Sahabis, ja, des Gefährten. Und diese Aussage oder diese Worte wurde überliefert von einer Gruppe von Sahaba. Davon ist Umar, Abu Darda, Ibn Mas'ud und andere. Er sagte, und von eben die Aussage von Ibn Mas'ud, dass er sagte, was willst du von das, was dir Bedenken bringt, um dich 4000 Sachen sind, die dir kein Bedenken bringen. Und Omar sagte, lass das Zins. Und das Bedenken, ja, nur was Bedenken liegt. Ja, nee, wo ihr Bedenken habt. Und wenn ihr Zweifel habt, ob das jetzt Zins ist oder nicht, dann lasst das. So. Und die Bedeutung dieses Hadithes ist auch das Stehenbleiben bei den Schubuhat und dass man sie meidet. Denn der reine, klare Halal, denn der reine, klare Halal, ja, bei dem hat das Herz eines Mu'min kein Bedenken. Und Bedenken bedeutet Unruhe und dass man yani, Unruhe hat und durcheinander das Herz nicht yani, durcheinander dabei ist. Vielmehr, bei dem Halal findet die Seele Ruhe und das Herz. Ja? Dann siehst du, das ist, yani, du findest dabei Ruhe. Was aber Al-Mushtabahat betrifft, wir wissen ja schon, was Al-Mushtabahat sind, ja? Die zweifelhaften Sachen. So, bei den Herzen finden sie Unruhe und Zweifel und so weiter und so fort. Natürlich von Al-Wara, jemand, der sich schon von bei Shubuhat zurückhält, bei seinem Herzen, sowie auch ähnlich die Aussage von Ibn al-Qayyim, rahimahullah, und das steht jetzt nicht hier. Al-Ithmu ma haka fi sadrika wa khashita an yattali alayhi an-nas. Die Sünde, ja, ist, was in deiner Brust kratzt, ja, und du fürchtest, dass die Menschen das sehen. Gerne von dir. Und jetzt weiter bei Ibn Rajab. Wa qala Abu Abdurrahman al-Umari Zahid, Abu Abdurrahman al-Umari Zahid sagte, Iza kana al-Abdu wari'an, taraka ma yuribuhu, au ma yuribahu, ila ma la yuribahu. Wenn der Mensch Wari'a ist, yani sich vom Zweifelhaften zurückhält, dann lässt er das, was ihm Bedenken bringt, zu das, was er oder für das, was ihm kein Bedenken bringt. Und Hassan und Al-Fudayl sagte, die Menschen behaupten, dass Al-Wara hart ist. Okay. Und keine zwei Sachen kamen zu mir, außer dass ich das Härteste davon genommen habe. Yani, wenn zwei Sachen über ihn bekommen ist, eine könnte halal sein und eine könnte haram sein, dann nimm einfach das Härtere. Yani, dann geh davon aus, dass, entschuldige, wenn zwei Sachen, genau, wenn zwei Sachen zu dir kommen, eine halal könnte halal und eine könnte haram sein, na, dann geh davon aus, dass es eher das Haram ist, dann wähle, dass das eher Haram sein kann. So lasse das, was dir Bedenken gibt, so das, was dir oder für das, was dir kein Bedenken gibt. Und Hassan ibn Abi Sinan sagte, oder Sanan sagte, es gibt nichts Leichteres als Al-Wara. Wenn dir etwas Bedenken bringt, so lass es. Lass es einfach. Und dann sagt Ibn Rajab, und das ist nur leicht für jemanden, der wie Hassan ist. Okay. وقال ابن المبارك كتب غلام لحسان بن أبي سنان أو أبي سنان إليه من الأغواز إليه من الأهواز إن قصب السكر أصابته فاشتري السكر فيما قبلك فاشتراه من رجل فلم يأتي عليه إلا قليل فإذا فيما اشتراه ربح 30,000 قال فأتى صاحب السكر فقال يا هذا إن غلامي كان قد كتب لي فلم أعلمك فأقلني فيما اشتريتك منه وقال له الآخر لقد أعلمتني الآن وقد طيبته لك فرجع فلم يحتمل قلبه فأتاه فقال يا هذا إني لم آتي هذا الأمر من قبل وجهه فأحب أن تسترد هذا البيع فما زال به حتى رده عليه سبحان الله. Ibn Mubarak erzählt, er sagt, ein Diener von Hassan ibn Abi Sanan schrieb ihm von Al-Ahwaz, dass die Zuckerrohren von ihm, von Hassan ibn Abi Sanan, yani die er einbaut, ja, von ein Virus oder irgendetwas, ja, eine Schlechtem, heimgesucht wurden. So, kaufe den Zucker bei dir in der Nähe. Okay. So hat er es von einem Mann gekauft. Jedoch kam bei ihm nur wenige, ja, nur wenig an. So war das, was er gekauft hat, der Gewinn davon war 30.000. Da kam der Besitzer von Zucker und sagte, mein Diener hatte mir geschrieben und ich habe dir das nicht gesagt. So, lass mich den Kaufvertrag gerne auflösen. Dann Jan, gib mir meine Ware und ich gebe dir das, weil ich habe dir nicht Bescheid gesagt vorher, dass das was hat. Dann sagte der andere, du hast mir jetzt gesagt und Jan, ich bin zufrieden, Jan. Dann ist er zurückgegangen. Jedoch sein Herz hat das nicht ausgehalten. Dann sagte er, ich bin nicht gekommen. Ich habe diese Sache nicht richtig gemacht. Ja, so, ich möchte, dass du dein Geld wieder hast. Und er hat nicht aufgehört, mit ihm zu reden und ihm zu bitten, bis er ihm das Geld wieder zurückgegeben hat. Und Yunus ibn Ubayd, wenn er nach etwas gesucht hat, ja, was er zum Kaufen, und er hat jemanden geschickt, der das kauft, ja, dann sagt er zu denjenigen, der für ihn kauft, wisse, von wem du diese Sachen kaufst. Und Hisham ibn Hassan sagte, Muhammad ibn Sirin ließ 40.000 Sachen, bei denen ihr heute kein Bedenken haben würdet. Und Al-Hajjaj ibn Dinar sagte, und Al-Hajjaj ibn Dinar hatte Essen zu Al-Basra geschickt mit einem Mann und er befahl ihn, dies zu verkaufen, wenn der Preis seinen Tag erreicht, Jan, wenn es so hat er ihm was geschrieben. Ich kam in Basra an. So fand ich dieses Essen schon kaputt. So habe ich das Essen noch nicht Jan, in seinem Preis erreicht hat. So habe ich ihn zurückgehalten. Entschuldige. Auf jeden Fall, er hat irgendwas gemacht, wo er dann mehr daraus gemacht hat, aus dem Essen. Ich weiß es jetzt nicht, wie. Verstehe ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, da schrieb ihm Al-Hajjaj, du hast uns betrogen. Und du hast das, du hast etwas gemacht, das Gegenteil von dem, was wir dir befohlen haben. So, wenn dann mein Schreiben zu dir kommt, dann spende den gesamten Preis von dem Essen für die armen Leute von Al-Basra. Denn ich wünsche, dass ich, oder vielleicht werde ich dann gerettet oder errettet, wenn ich dies tue. Okay? Und Yazid ibn Zuray hat 500.000 von der Erbschaft seines Vaters gelassen und es nicht genommen. Und sein Vater hatte einiges Arbeiten für die Herrscher verwaltet. Ja? Und Yazid hatte mit Al-Khus gearbeitet. Und Al-Khus so wie dieser Zuckerrohr, ja, ähnlich, Jan. Eigentlich nicht. Es ist so, ich weiß nicht, wie man das. Es ist so etwas, woraus man Stühle macht und so weiter oder Sitzen macht. Auf jeden Fall ist es ja etwas, eine handwerkliches. Okay, er hat das gemacht und es ist eine schwere Arbeit und er hat sich davon unterhalten, ernährt, bis er gestorben ist, obwohl er 500.000 von der Erbschaft seines Vaters hätte nehmen können. Jedoch hat er das gelassen, weil er Bedenken dabei hatte. Und Al-Miswar ibn Mahrama hatte viel Essen bei sich zurückgehalten, vom Markt. so hat er eine Wolke im Herz gesehen. So hatte er das verabscheut. Ja? So hat er dieses Essen verabscheut und sagte, ich sehe, dass ich das verabscheut habe, was den Muslimen nutzt. So hat er das verkauft und er hat dabei keinen Gewinn genommen. Okay, hat er das verkauft. Okay, ohne Gewinn. So hat Omar, so wurde das Omar ibn Khattab radiallahu anhu erzählt, so sagte Omar zu ihm, Jazakallahu khayran. Okay. Und darin ist, dass der jemand, der ein Monopol darstellt, yani dass nur er hat eine bestimmte Ware, dann sollte er den Gewinn, ja, sich von dem Gewinn zurückhalten und yani es lassen, ja, wenn er etwas, yani, wenn er bei etwas nur, yani, nur er hat die Ware und so auf die Art, dass es verboten ist, ja. Dann sollte er das Verbot, den Gewinn lassen. Und Imam Ahmad rahimahullah hat gesagt, dass man es eher yani, sich frei halten soll oder weglassen yani, und zurückhalten von dem Gewinn, was nicht in seiner Bürgschaft reinkommt, weil es in einen Gewinn reinkommt, von etwas, was er nicht, wofür er nicht bürgen kann. Und das Verbot der Prophet sallallahu alaihi wasallam. So sagte Ahmad in einer Überlieferung von ihm, über denjenigen, der etwas mietet, was er schon gemietet hatte mit einem Gewinn, yani er mietet etwas, und dann vermietet er es weiter, dass er diesen Gewinn spenden soll. Weil er kann dafür nicht bürgen, wenn was passiert. Okay? So, weil, wie gesagt, dass man immer das, was wo zweifelhaft besteht, oder das, was wo Bedenken besteht, den Gewinn eher spenden sollte. Und es wurde von Aisha radiallahu anha überliefert, dass sie gefragt wurde über das Essen des Gejagten für einen Muhrim, jemand den Hajj ist. Ja? Und jemand den Hajj ist, wissen wir, der darf nicht jagen. Ja? So sagte sie, es sind nur wenige Tage. So was hat dir, ja? Was hat dir yani, Bedenken gebracht? So, was dir Bedenken bringt, ob es halal ist oder haram, so lass es, sagte sie. Denn die Menschen sind sich uneinig, ob er nur nicht jagen darf oder auch nicht das Gejagte essen darf, wenn er selber nicht jagt. Okay, darüber ist Bedenken, so sagte Aisha, so, was dir bedenkt, es sind nur wenige Tage, ja, eine Hajj hat nur wenige Tage. So, wenn alles, was dir Bedenken bringt, ob es halal ist oder haram, so lass es. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran.